Diese Welt gerät aus den Fugen. Das erleben wir momentan alle. Und deshalb ist meine Frage heute für diese Predigt: Wie finde ich mitten in diesem Chaos noch irgendwo sicheren Boden? Denn egal, mit wem ich mich so in letzter Zeit unterhalte, in den letzten Wochen und Monaten, wir alle merken, so in den Gesprächen, die ich führe, dass viele Dinge, die über Jahrzehnte sicher waren und ganz gewiss und ganz selbstverständlich, dass die auf einmal nicht mehr funktionieren. Ein paar Beispiele. Für die Generation meiner Eltern und auch meiner Großeltern war es selbstverständlich, dass man sich ein Haus kaufen konnte mit einem relativ normalen Einkommen. Das ist heute nicht mehr so. Ich kenne in meinem Umfeld viele Paare, wo zwei Leute relativ gut verdienen, und trotzdem ist das nicht so leicht, sich ein Eigenheim zu leisten. Andere Beispiele. Viele Dinge funktionieren in diesem Land nicht mehr so, wie sie funktionieren sollen. Die Bahn fährt nicht. Bei uns im Schwimmbad ist es dauernd kalt oder es ist geschlossen, weil kein Personal da ist. In der Kita gibt es Notbetreuung. Die Kinder müssen nach Hause. Unterricht fällt aus, weil keine Lehrer da sind. Die Dinge funktionieren nicht mehr in der Gegenwart. Und auch wenn ich in die Zukunft blicke, kann man sich hier ernsthaft Sorgen machen. Es war für mich immer selbstverständlich, solange ich groß war, ich bin 87 geboren, dass wir in Mitteleuropa Frieden haben. Und man kann sich ernsthaft fragen, wird das auch die nächsten Jahre und Jahrzehnte so bleiben? Was ist mit all den Jobs, die vielleicht wegfallen, weil es die große KI-Revolution gibt? Es brechen viele Sicherheiten weg. Sogar, dass der HSV ewiger Bundesliga-Dino bleiben wird, ist so eine Gewissheit, die mir als Hamburger leider in den letzten Jahren abhanden gekommen ist. Uns allen ist klar, wir können nicht verhindern, dass wir in chaotischen Zeiten leben. Aber vielleicht kann ich leichter mit diesen chaotischen Zeiten umgehen, wenn ich irgendwo festen Boden finde. Ich bin ja ein Fan der Herr-der-Ringe-Bücher, Tolkien. Und es gibt eine, finde ich, sehr sprechende Szene, relativ am Anfang des Buches, kurz bevor Frodo Beutlin aufbricht und das idyllische Auenland verlässt und in eine Welt aufbricht, die im Chaos ist. Da sagt er Folgendes, ich lese es einmal vor. Ich glaube, solange ich weiß, dass hinter mir das Auenland Ruhe und Frieden hat, werde ich das Herumirren erträglicher finden. Ich weiß dann, irgendwo ist noch fester Boden, auch wenn ich selbst nicht mehr den Fuß darauf setzen werde. Irgendwo ist noch fester Boden. Ich habe letzte Woche einen spannenden Podcast gehört mit Stefan Grünewald. Er ist Geschäftsführer des Rheingolds-Instituts und er ist Psychologe. Und was er macht, ist, dass er alle paar Jahre sowas wie ein Psychogramm unserer Gesellschaft erstellt. Und das macht er, indem er tiefenpsychologische Interviews führt. Und es ist sehr interessant, wie er aktuell den Gemütszustand unserer Gesellschaft beschreibt. Er sagt, viele von uns sind in dieser Zeit so verunsichert, dass sie anfangen, all das auszublenden, die Nachrichten nicht mehr so zu gucken und stattdessen sich, und das ist seine Formulierung, ins private Schneckenhaus zurückziehen. Und ein anderes Bild, das er benutzt, ist das der Nachspielzeit. Er sagt, wir alle wissen und ahnen, dass das Spiel der vergangenen Jahrzehnte zu Ende geht. Aber wir hoffen noch, es um ein paar Minuten Nachspielzeit zu verlängern. Auch wenn wir wissen irgendwie instinktiv, dass das Spiel bald abgepfiffen wird und wir in einer neuen Welt aufwachen. Und Grünewald sagt, so verständlich das alles ist, es kann ja nicht die Lösung sein, sich ins private Schneckenhaus zurückziehen, das Chaos ausblenden. Deswegen ist die Frage, wo finde ich sicheren Boden, um mich eben nicht regressiv ins eigene Schneckenhaus zurückzuziehen, sondern um nach vorne zu kommen, nach vorne zu gehen. Und die Antwort, und damit nehme ich schon mal das Ende der Predigt voraus, die Antwort lautet aus meiner Sicht, wir finden sicheren Boden in Gottes Ordnung. Wobei die Antwort noch ein bisschen anders am Ende ausfallen wird, als sie jetzt vielleicht im ersten Moment klingt, aber das erst am Ende der Predigt. Das wäre jetzt meine These. In Gottes Ordnung finden wir den festen Boden. Und damit sind wir jetzt bei Jesus und bei der Geschichte, die wir heute bei uns hier im Gottesdienst als Evangelium gelesen haben. Die findet sich in Markus 10. Ist nicht der Predigttext, aber doch eine Geschichte, die wichtig für dieses Thema ist. Was passiert hier? Die Pharisäer kommen zu Jesus und sie fragen ihn: Jesus, wie ist das mit Ehe und wie ist das auch mit Ehescheidung? Und Jesus beantwortet die Frage, indem er auf die grundsätzliche Idee Gottes eingeht, indem er den Blick weitet und auf das Grundsätzliche schaut. Und Jesus bezieht sich dabei auf die Schöpfungsgeschichte in der Bibel und sagt, und das sage ich jetzt mal mit meinen eigenen Worten, Gott hat dem Menschen eine Ordnung mitgegeben in der Schöpfung, die Ordnung der Ehe. Und der Mensch soll grundsätzlich in dieser Ordnung bleiben, weil sein Leben nur in dieser Ordnung funktioniert. Und deswegen entspricht Scheidung grundsätzlich nicht dem Willen Gottes. Eine Ehe ist darauf ausgelegt und angelegt, dass zwei Menschen lebenslang zusammenbleiben. Und das gibt dem Paar Stabilität. Wenn ich nicht immer neu verhandeln muss, bleiben wir jetzt zusammen oder nicht. Es gibt Stabilität. Es gibt Kindern einen sicheren Raum und einen festen Boden. Und ich glaube, viele von uns könnten Geschichten erzählen, wo Menschen in ihrem Leben im Chaos landen, weil diese gute Ordnung verletzt wird. Auch wenn man die Gründe dafür mitunter subjektiv nachvollziehen kann. Zwei kurze Anmerkungen, weil ich gleich noch auf einen anderen Bibeltext eingehen möchte und Markus 10 heute nicht mein Hauptanliegen ist. Zwei kurze Anmerkungen. Zum einen, ja, Jesus weiß auch darum, dass Ehen scheitern können. Und deshalb gab Mose eine andere Ordnung Gottes, die Ehescheidung, um unserer Herzenshärte willen. Und zum anderen, die Rede von den guten Schöpfungsordnungen Gottes kann auch missbraucht werden. Also wenn wir gedanklich zurückgehen in die Zeit des Nationalsozialismus, da gab es Theologen, die haben ihre Ideologie damit gerechtfertigt, dass sie auf die Schöpfungsordnung Gottes rekurriert haben und gesagt haben, die erkennt man ja schon mit Blick in die Natur. Also spitzt es etwas zu, man sieht doch in der Natur schon, dass es nicht gut ist, wenn die Dinge sich vermischen. Also sollte ein Deutscher immer lieber einen Deutschen heiraten. Und wenn ein Deutscher keine Deutsche heiratet, dann ist das Sünde und gegen die Schöpfungsordnung. Nee, so geht's nicht. Aber es gilt der Grundsatz, der Missbrauch einer Sache hebt den rechten Gebrauch nicht auf. Der Missbrauch der Rede von den guten Schöpfungsordnungen Gottes hebt den rechten Gebrauch nicht auf. Und grundsätzlich brauchen wir Menschen eben die Ordnung Gottes, weil sie uns einen sicheren Boden geben, um zu leben. Es gibt dafür, finde ich, ein starkes Bild, das C.S. Lewis einmal gebracht hat. Es ist das Bild von den Geboten als Gebrauchsanweisung für die Maschine Mensch. Und so, wie es auch bei technischen Geräten so ist, dass die Geräte dann funktionieren, wenn man sich an die Gebrauchsanweisungen hält, so funktioniert der Mensch auch nur, wenn er in den Ordnungen, in den Gebrauchsanweisungen Gottes bleibt. Also, ich habe die Freiheit, meinen Toaster in die Geschirrspülmaschine zu tun. Ich habe hinterher aber nicht mehr die Freiheit, ihn als Toaster zu benutzen. Also ich bin erst dann frei und mein Leben kann aufblühen, wenn ich in der Ordnung bleibe, die mir gesetzt ist. Gott hat mich geschaffen mit einem Körper, der 7 bis 8 Stunden Schlaf die Nacht braucht. Ich kann diese Ordnung ignorieren. Aber irgendwann falle ich damit auf den Mund. Ich kannte mal einen Pastor, der hat versucht, sich den Schlaf abzutrainieren. Also es gibt ja so viel zu tun fürs Reich Gottes, so viel Wichtiges. Schlaf stört da nur. Naja, es ist klar, wie es endet, im Zusammenbruch. Und so eine Geschichte mag einem absurd vorkommen. Also wie kann man versuchen, sich den Schlaf abzutrainieren? Aber im Kleinen kennen wir es ja auch, oder? Also kann ich es mir wirklich leisten, bei meiner ganzen vollen To-Do-Liste einen Tag die Woche nichts Produktives zu tun? Ich kenne es von mir selber. Ich habe oft so viel zu tun, dass ich mir morgens denke, jetzt noch eine halbe Stunde beten und Bibel lesen, kann ich mir das wirklich erlauben? Das sind gute Ordnungen Gottes. Mein Leben ist ja kein Sprint, sondern ein Marathon und Gott gibt mir eine Ordnung. Und nun sind wir beim eigentlichen Predigttext. Wir sind bei Noah. Auf die Geschichte möchte ich nämlich heute hinaus. Weil auch in der Geschichte von Noah gibt es am Ende eine Ordnung, die Gott seiner Welt gibt. Noah hockt mit seiner Familie und mit den Tieren in der dunklen Arche, bis die Sintflut vorbei ist. Die Wasser gehen zurück und Noah verlässt die Arche und er betritt sicheren Boden. Und dann berichtet die Bibel, dass Gott mit Noah, aber nicht nur mit Noah, sondern mit Noah und der ganzen Schöpfung einen Bund schließt und seiner Schöpfung eine Ordnung gibt, eine gute Ordnung. Gott verspricht seiner Welt, dass die Chaosfluten nicht noch einmal über sie kommen werden. Und er gibt der Welt eine Ordnung. Ich lese einmal einen Vers vor. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Und unsere Aufgabe als Menschen ist es nun, unseren Lebensrhythmus mit diesem Rhythmus zu synchronisieren, den Gott seiner Schöpfung gegeben hat. Alles hat seine Zeit. Saat und Ernte, Hitze und Frost, Sommer und Winter. Tag hat seine Zeit, die Nacht hat seine Zeit. Und weil es interessanterweise ein Bund ist, den Gott nicht nur mit dem Mensch schließt, sondern mit der gesamten Schöpfung, ist es auch unsere Aufgabe, diese Schöpfung zu bewahren. Und dann gibt es noch eine Ordnung, die im Noah-Bund Gott der Welt gibt. Er verbietet das Töten. Das ist interessant. Das wird hier im Noah-Bund verboten mit einer interessanten Begründung. Ich lese es einmal vor. Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll um des Menschen willen vergossen werden. Denn Gott hat den Menschen zu seinem Bilde gemacht. Also, jeder Mensch ist ein Ebenbild Gottes und die Ebenbildlichkeit Gottes begründet ist, warum wir keinen anderen Menschen ermorden dürfen. Und Gottes Gebot ist, bleibt in dieser Ordnung. Achte dein Gegenüber als Ebenbild Gottes. Soweit, glaube ich, so klar. Menschliches Leben blüht dort auf, wo es in den Ordnungen Gottes bleibt. Nur wir wissen ja, diese Welt ist leider nicht das idyllische Auenland. Und Menschen bleiben nicht immer in den Ordnungen Gottes. Es bleibt ambivalent. Und das ist nicht nur bei uns so, das ist schon in der Geschichte von Noah selbst so. Also, wenn ihr die Geschichte mal aufmerksam liest, dann hat diese Geschichte ein Ende, das in den meisten Kinderbibeln nicht auftaucht. Wie endet die Geschichte von Noah? Sie endet damit, dass Noah einen Weinberg anpflanzt und er erntet die Früchte im Weinberg und er genießt die Früchte. Noah trinkt Wein und er trinkt viel zu viel Wein. Noah trinkt so viel Wein, dass er völlig besoffen, nackt auf dem Boden seines Zelts liegt. Missbrauch der guten Ordnung, die Gott gegeben hatte. Wein ist gegeben, aber in Grenzen. Und dann kommt sein Sohn rein und sieht seinen Vater da, hilft ihm aber nicht, sondern erzählt allen anderen, was da passiert ist. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wie der Nächsten. Wir sollen nicht Böses über den anderen reden und weitersagen. Auch hier wird wieder eine Ordnung verletzt. Also schon das erste Buch Mose weiß, wir Menschen leben nicht immer in der guten Ordnung Gottes. Selbst der eine gerechte Noah, mit dem Gott einen Neuanfang gemacht hat, tut es nicht. Und das heißt, sicheren Boden finden wir in letzter Konsequenz nicht darin, dass wir es schaffen, in Gottes Ordnung zu leben. Die guten Gebrauchsanweisungen, so wertvoll sie sind, lösen das Problem in der Tiefe nicht. Denn was ist das Problem in der Tiefe? Das Problem ist ja nicht nur, dass da draußen in der Welt Chaos ist. Das Problem ist ja, dass in mir Chaos ist. Dass mein Herz manchmal so etwas ist wie ein trübes Wasser, aus dem alle möglichen finsteren Dinge aufsteigen. Ich habe ein kleines Chaos mehr in mir. Und deswegen kann sich unsere Suche nach dem festen Boden nicht in der Antwort erschöpfen, halte die Gebote, bleibe in den Ordnungen. Es gibt noch eine andere Spur, faszinierenderweise in der Noah-Geschichte selbst. Und das Interessante ist, Gott verspricht bei Noah, er verspricht Stabilität. Er verspricht, dass er nicht noch einmal eine Sintflut schicken wird. Und er verspricht es nicht für den Fall, dass der Mensch die Ordnung einhält, sondern er verspricht es, obwohl sich der Mensch nicht geändert hat, fundamental. Ich lese einmal den entscheidenden Satz vor. Ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen, um der Menschen willen. Denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Heißt, Gott weiß, dass wir seine Ordnung brechen. Und dennoch verspricht er, an seine Ordnung sich zu halten. Gott weiß, dass wir untreue sind, aber er verspricht, dass er treu ist und bleibt. Gott sagt im Noah-Bund, ich bin verlässlich. Und ich bin nicht nur für den Fall verlässlich, dass ihr euch an meine Gebote haltet. Er sagt, bei mir findet ihr sicheren Boden. Aber nicht konditioniert für den Fall, dass ihr euch an Gebote haltet, sondern bedingungslos, weil ich gnädig bin. Den festen Boden in stürmischen Zeiten finden wir also nicht in unserem Herz, wo das Chaosmeer wütet und wallt, sondern in Gottes Herz. Und das hat etwas mit dem Regenbogen zu tun, den Gott in den Himmel setzt. Der Regenbogen ist ja ein starkes Bild, ne? Und er steht symbolisch für einen Kriegsbogen. Also damals mit einem Bogen kann ich mit Pfeil und Bogen in den Krieg gehen. Und die Idee der Geschichte ist, dass Gott wie ein Krieger ist, der seinen Bogen in den Himmel hängt. Wie ein Krieger, der seinen Bogen an die Wand hängt zu Hause im Wohnzimmer und sagt, jetzt hängt mein Kriegsbogen an der Wand zur Deko und ich benutze ihn nicht mehr. Und so hängt Gott seinen Kriegsbogen in den Himmel. Und wenn wir uns diesen Bogen vorstellen und vorstellen, dass ein Pfeil in ihn gespannt ist, dann zeigt dieser Pfeil eben nicht hinunter, bedrohend auf die Menschheit, sondern er zeigt nach oben, ins Herz des Himmels selbst. Gott sagt damit, wenn die Ordnung noch einmal überschritten werden, dann wird es nicht euch Menschen treffen mit einer Sintflut. Es wird mich selbst treffen. Als Gott in Jesus auf die Welt kommt und am Kreuz von Golgatha stirbt, da ging der Pfeil ins Herz des Himmels. Wir Menschen übertreten die gute Ordnung Gottes und wir stürzen diese Welt ins Chaos und Jesus nimmt die Konsequenz davon. Jesus nimmt das Chaos selbst auf sich. Indem er am Kreuz für unsere Sünden stirbt, trifft ihn der Pfeil, den eigentlich wir verdient haben. Gott hat uns im Noah-Bund versprochen, dass er bei uns ist und seine Ordnung bestehen bleiben. Und im neuen Bund des Blutes, den wir in jedem Abendmahl feiern, hält er sein Versprechen. Ich gebe zu, das ändert jetzt nichts am Chaos in dieser Welt. Das Schwimmbad bei mir hier im Stadtteil bleibt kalt. Der Unterricht fällt aus. Die Mächtigen machen ihre Atomtests. Und KI vernichtet Jobs. Aber wir gehen als Christen in diese ungewisse Zukunft. Wir ziehen uns nicht in unser privates Schneckenhaus zurück. Wir gehen in die ungewisse Zukunft, weil wir wissen, es gibt einen festen Boden. Und der feste Boden ist, dass Gott sein Versprechen hält. Egal was kommt, egal was mich in dieser Welt enttäuscht, Gott hält sein Versprechen. Und weil ich das weiß, gehe ich mutig nach vorne. Und ihr hoffentlich auch. Gnade sei mit euch. Amen.